Und als unsere Gesandten zu Ibrahim mit der frohen Botschaft kamen, sagten sie: Wir werden die Bewohner dieser Stadt vernichten, denn ihre Bewohner sind ungerecht.